9. Sehnsucht haben, vermissen. Ter saudades. Bauernhof, Landhaus. A quinta. Wichtig. Importante. Geräumig. Espaçoso. Ab und zu. De vez em quando. Ein Wiedersehen feiern, wörtlich Sehnsüchte abtöten. Matar saudades. 10. Kollege. O colega. 12. Anzeige. O anúncio. Finden. Arranjar.